Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Münchner Fußgängerzone an einem Samstagvormittag. Es nieselt aus grauen Wolken. Die Einkäuferschwärme strömen. Ein engagierter russischer Straßenmusiker spielt mit seinem Akkordeon gegen die ebenso entschlossene Panflötengruppe aus Peru an. Plötzlich ist da dieser junge Mann in Jeans und weißem T-Shirt, steht mitten im Weg, lächelt breit, dann zückt er Kugelschreiber und Klemmbrett. Sein Interesse ist rein dienstlich. Es geht, wie seine Chefin Gülay Wade es nennt, die Leiterin des Marktforschungsinstituts Zentes, es geht um gebaggert werden. Von meinen freien Mitarbeitern, die sprechen je nach Zielgruppe die Personen an, also zum Beispiel immer nach Frauen, meistens repräsentative Stichprobe, und bitten sie dann eben hoch zu einem Interview. Wenn es was zum Probieren gibt, also egal ob es jetzt ein Joghurt ist oder ob das Salzbrezeln sind, machen die Leute doch gern mit, weil sie doch gern zu einem Produkttest ihre Meinung loswerden wollen. Butterkeks. Klingt ein bisschen staubig, einfach. Für einen Butterkeks meine ich jetzt. Ja, ich finde, sandig trifft's. Das klingt sandig. Ein bisschen mehr Biss, wenn er behalten wird beim Reinbeißen. Als Testesser fühlt man sich in den hohen weißen Räumen mit der minimalen Möblierung in Chrom, Schwarz und Weiß ein wenig wie in einem Labor. Geräusche dringen nicht durch die dicken Scheiben. Ein Proband im Degustationstest hat sich schließlich zu konzentrieren. Auf Salzbrezel A, B, C bis G. Oder auf Schokolade quadratisch praktisch versus Schokolade rechteckig im Staniolpapier. Kommt immer so drauf an, wie der Auftraggeber den Fragebogen konzipiert. Konsistenz, Knusprigkeit, Cremigkeit, Verhältnis im Mund. Das sind so diese Standardfragen. Resümiert Marktforschungsfachfrau Gülay Wade. Gerade in den letzten Jahren allerdings ändert sich die Gewichtung. Bis dahin sollten Sie und Ihre Mitarbeiter für die Lebensmittelfirmen primär herauskriegen, schmeckt's. Und fühlen Kunden schon allein beim Anblick des Produkts oder der Verpackung den unstillbaren Drang, friss oder stirb. Heute wollen die Hersteller verstärkt wissen, wie klingt mein Keks im Konsumentenohr. Prinzipiell ist natürlich die Akustik bei Lebensmitteln elementar im Sinne von Merkmal für Frische, Genuss und Wertigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie beißen ein Brötchen, das keine knusprige Kruste hat, und Sie beißen ins Nichts, oder Sie beißen einen Apfel, der nicht mehr knackig ist. Das ist ganz elementar für die Akzeptanz und das Qualitätsempfinden des Lebensmittels. Steffen Weise ist verantwortlich für Forschung und Entwicklung bei einer Keksfirma in Hannover. Rund 150.000 Tonnen Süßgebäck pro Jahr produziert der Konzern. Von der Zutatenmischung über die Portionierung, das Ausbacken und schließlich Verpacken läuft mittlerweile fast alles vollautomatisch. Maschinen und Förderbänder schicken Kekskolonnen und Waffelberge durch Fabrikhallen groß wie Flugzeughangars. In Steffen Weises Büro ist es leise. Seine Abteilung beschäftigt sich zunehmend mit dem Klang. Akustikdesign ist sicher ein Trend in der Lebensmittelbranche, sagt der Knusperprofi. Doch eigentlich gab es das schon immer. Wenn Sie sich mal zu Hause und in die Küche denken, wenn Sie in Ihren Teig etwas mehr Butter geben, dann wird der Teig etwas geschmeidiger und das Gebäck etwas mürber. Wenn Sie es aufschlagen statt es kneten, wird es luftiger und bekommt dadurch eine andere Textur und ein anderes Klangbild, als wenn Sie es kneten und dadurch eher kompakt gestalten. Die Keksklangdesigner rekurrieren auf berufliche Erfahrung, vertrauen aber in erster Linie der Marktforschung. Bevor ein neues Produkt Einzug hält im Supermarktregal, durchläuft es diverse Geräuschtests, zugeschnitten auf die entsprechende Zielgruppe, die kaufkräftig kraftvoll zubeißen soll. Das Augenmerk gilt dabei zwei Aspekten. Einmal der Aktivität, also wie hört sich mein aktives Abbisserlebnis an, und zum zweiten der Animation. Klingt der erste Biss nach mehr, nach Weiteressen? Zum einen haben Sie die Lautstärke, die Dynamik, das ist die Aktivität. Und auf der anderen Seite haben Sie die Animation, das nennen wir gerne auch Schmeichelfaktor. Und wenn Sie jetzt das Beispiel junge, dynamische Menschen, dann müssen wir eben ein Produkt herstellen, das entsprechend laut ist, das knackt, wo ein gewisses Erlebnis vonstatten geht. Und ich erinnere es an Partys. Rumstehen, Cola in der einen, Salzstangen in der anderen. Und das motiviert so richtig zum Reinschieben, wenn man dann wirklich zack, zack, zack, zack, zack. Erhebungen belegen, generell sind Geräuschfragen Generationenfragen. Der Grund, so Produktentwickler Steffen Weise, Genussgewohnheiten und Essenstraditionen. Ältere Menschen können eben hochwertige Gebäcke durchaus noch eher mit Sahne und Butter und guten Zutaten und harmonischen Klangbildern in Verbindung bringen, wohingegen junge Menschen eher so die knackigen Chips oder Bonbons oder irgendwas im Hintergrund haben als Basis ihrer Präferenz. Knackig, frisch, Gebiss hält. Ja, also ich find's gut. Warum die Lebensmittelhersteller sich vorrangig auf Umfragen zur jeweiligen Ware verlassen? Weshalb Koch-, Ton-, Produktionsexperten so lange am idealen Krossheitsgrad des Steinofen-Pizzarandes oder der Frühstücksflocke feilen, bis die Testesser positiv werten? Von dem Salzkeks erwartet man schon, dass er trocken ist. So klingt er auch. Das mag ich. Probier mal. Die Antwort ist simpel. Die Psychoakustik als Teilbereich der Psychophysik und eigentlich zuständige Disziplin steckt noch in den Kinderschuhen, was den Nahrungsmittelbereich anbelangt. Gerhard Krump ist Professor für Akustik und Mediendesign an der Hochschule Deggendorf. Die Verarbeitungsweise im Gehirn, die ist natürlich noch sehr unerforscht. Also wir vergleichen sicherlich die verschiedenen Geräusche mit unserer Erfahrung, mit angenehmen Geräuschmustern, die wir in unserem Leben schon mal wahrgenommen haben. Und wenn dieses Produkt uns in angenehme Erinnerung war mit dem zugehörigen Soundmuster, dann werden wir das auch bei einem neuen Produkt wahrscheinlich so annehmen und als angenehm empfinden. Während die akademische Forschung das akustische Angenehmsein von Keks, Cracker und Co. erst langsam in den Fokus nimmt, gibt es zu anderen klanglichen Alltagsbereichen bereits Erkenntnisse. Paradebeispiel ist seit Jahren das Auto. Ganze Stockwerke diplomierter und promovierter Sounddesigner schrauben am satten Schließgeräusch einer Sportwagentür oder am heimeligen Surren des Fensterhebers einer Familienkutsche. Die größte Herausforderung lautet derzeit, wie kann man ein geräuschloses Elektrofahrzeug klanglich aufrüsten, damit a. der Besitzer das Gefühl von PS hat und b. der Fußgänger am Straßenrand hört, aha, von hinten nähert sich ein Auto. Inzwischen hat die Psychoakustik, ausgehend von zahlreichen empirischen Tests, vor allem bei Fahrzeugen und Elektrogeräten, Kategorien ausgemacht für das Hörempfinden. Dazu zählen beispielsweise Lautheit, Rauigkeit, Schärfe oder Tonhaltigkeit. Innerhalb dieser Kategorien untersuchen die Wissenschaftler, wie wird ein objektiv physikalischer Reiz, in diesem Fall Schallwellen, subjektiv wahrgenommen. Und scheiden sich dabei die individuellen Geister oder lassen sich generell Schlüsse ziehen? Das ist an sich das Schöne, dass man durch diese vielen Hörversuche nun Algorithmen herausgefunden hat, mit denen man nun entsprechende Software programmieren kann und damit diese Empfindungen in Größe und Einheit messen können. Rein rechnerisch bedeuten derlei psychoakustische Wahrnehmungswerte eine wesentliche Vereinfachung im Vergleich zu physikalischen Parametern wie Frequenz, Bandbreite, Modulation oder Pegel. Wenn Sie verschiedene Computer miteinander vergleichen, finden Sie in den Testzeitschriften die Lautheit des Lüftergeräuschs zum Beispiel in Sohn dargestellt. Das ist also die Einheit der empfundenen Lautstärke. Und wenn ein Computer 8 Sohn hat im Vergleich zu einem mit 4 Sohn, dann können Sie das direkt ins Verhältnis setzen. Der mit 4 Sohn ist um die Hälfte leiser wie der mit 8 Sohn. Wichtig dabei ist, die physikalisch messbare Tonhöhe oder Lautstärke hat nicht unbedingt etwas zu tun mit der gefühlten Tonheit oder Lautheit. Gerhard Krump demonstriert das seinen Studenten im Selbsthörversuch. Thema Rasierapparat. Wissen muss man vorher nur gemäß Lehrbuch. Die häufigsten psychoakustischen Parameter sind Lautheit, Einheit Sohn, Schärfe, Einheit Akkum, Tonheit, Einheit Mell und Rauigkeit, Einheit Asper. Wir haben uns mal den ersten an, der hat also jetzt hier eine Rauigkeit von 23 Asper und die Schärfe liegt bei 4,8 Akkum. Der zweite ist etwas schärfer. Und jetzt im Vergleich dazu ein Rasierapparat mit rotierenden Messern, der ist eben jetzt nicht mehr rau. Und jetzt ist die Frage an den Benutzer, mit welchem Rasierapparat wird er sich eben lieber rasieren? Aus den Ergebnissen von Hörversuchen schließen die Wissenschaftler auf Wahrnehmungsmuster. Anhand dieser Muster stecken sie allgemein wünschenswerte Geräuschdimensionen für Produkte ab. Das Feintuning erfolgt in der direkten Befragung. Die ergibt etwa, der vorhin im Selbsthörversuch als Nummer 2 präsentierte Rasierer. Dieser Rasierer, herb und zupackend, kommt vor allem bei Frauen bis Ende 40 gut an, als Lady Shave, während Männer Anfang 30 weiche Wangen durchaus mit sanftem Summen verbinden. Übrigens, unabhängig von Vorlieben in Sachen Rauigkeit und Schärfe, Frauen hören gemeinhin besser als Männer, sprich, sie hören mehr. Der äußere Gehörgang hat eine etwas andere Form. Dadurch liegen die Hörschwellen von Frauen im Durchschnitt deutlich unter denen der Männer, besonders bei hohen Frequenzen. Im Alter nimmt die Empfindlichkeit des Gehörs ab, bei Männern schneller als bei Frauen. Wie die Psychoakustik-Kollegen im niederbayerischen Deggendorf ist auch Hans Hansen überzeugt davon, beim Sounddesign müssen Theorie und Empirie Hand in Hand gehen. Der Physiker betreibt ein Schalllabor in Hamburg. Ein künstlich gelblich beleuchteter Studioraum mit Fliesenboden, Holzdecke und ohne Fenster. Schwere schwarze Lautsprecherboxen stehen an den holzgetäfelten Wänden oder hängen von oben herab. Mikrofone sind aufgebaut, Laptops surren, Hansens Auftraggeber sind Hersteller von Laserdruckern, Kaffeemaschinen und in letzter Zeit zunehmend Produzenten von Crackermischungen und Keksselektionen. Der Klangexperte erstellt anhand psychoakustischer Parameter eine Reihe von Alternativen zum Originalton des Produkts. Besonderen Wert legt er auf die Ausarbeitung der Fragebogen, anhand derer Probanden später entscheiden sollen, welche Version passt am besten zu welchem Knusperriegel. Man lässt die Versuchspersonen einfach die Geräusche beschreiben und sammelt da Adjektive und guckt, okay, was sind jetzt die wesentlichen Dimensionen. Ihr kennt es alle von der Kinowerbung. Dieses Eis, wo man reinbeißt. Ja, dieses Eis mit Schokolade. Als ob man sich Zähne ausbeißen würde. Was finde ich ekelhaft, dieses Geräusch. Nee, das wird mir auch an den Zähnen ganz kalt, wenn ich das sehe. Weil ich denke, wenn das so laut knackt, dann muss das ja wahnsinnig kalt sein. Und dann wäre der zweite Schritt, sich die Adjektive rauszusuchen, die das Geräusch charakterisieren. Und die würde man dann im nächsten Schritt nochmal wieder anbieten mit einer Skala. Rauheit, Schärfe, Tonhaltigkeit sind diskutierbar. Was zu laut ankommt, fliegt raus. Chipstüte gibt es ja dieses Beispiel aus Amerika, die eine komplett kompostierbare Verpackung hergestellt hatten, die aber so laut war, dass niemand beim Fernsehgucken in die Chipstüte greifen konnte, weil sie einfach viel zu laut war und es massive Beschwerden gegeben hat, dass es einfach nicht geht. Und sie musste zurückgezogen werden. Das ist so ein klassisches Beispiel. Soundgestaltung bei Nahrungsmitteln heißt schließlich auch, sich Gedanken zu machen über die Präsentation. Produktentwickler Steffen Weise kann das für die Verpackung von Keks und Co. nur unterstreichen. Wenn das Drumherum nichts hält, fragt kein Hungriger, was der Inhalt womöglich verspricht. Bei den Tüten ist es insbesondere die Wertigkeit, die man vermittelt. Es kann auch negativ aufgenommen werden vom Klangbild, weil es einfach unangenehm raschelt. Aber faktisch können Sie sagen, dass Sie mit zunehmender Folienstärke zum Beispiel eine deutlich höhere Akzeptanz haben, weil das Produkt steifer ist und nicht mehr so leicht helle, unangenehme Knistergeräusche hervorruft. Und das wird einfach negativ assoziiert. Und wenn Sie im Supermarkt, ich sage jetzt mal, ein Billigprodukt kaufen, dann stellen Sie oft fest, dass diese Verpackung sehr stark dazu neigt, wenn gegen die Markenprodukte eine sehr solide, feste Folie haben, die man kaum hört, wenn man sie öffnet. Die Verpackung klingt brutal nach Plastik, nach billigem Plastik. Und wenn man dann diese bunten Gummibärchen drin sieht, dann hat man das Gefühl, das ist alles Plastik, was man hier kriegt. Ja, du kannst es halt kaum kommen. Es quietscht auch. Ja, es quietscht. Die Marktforschung bestätigt, rund 80% der Kunden orientieren sich an der äußeren Aufmachung. Die, und das wünschen sich die Konsumenten, sollte Qualität und Produktcharakter offensichtlich, ehrlich, treffend transportieren. Die jugendlich sonnengelb verpackte Schokolade für den sommerlich sportlich Aktiven bestätigt beim Aufreißen: Das hast du dir verdient. Krachfrisch. Die Tafel Vollmilch Winterapfel Zimt in der lila-blauen Monsterpackung meint: Heimkommen, den Ofen anheizen, Beine hoch, einfach nur wohlfühlen und lange, lange genießen. Die Zähne reingraben in zart schmelzende Vorweihnachtssüße. Doch Manager und Marketing können noch so schöne Schokofantasien kreieren. Das Lebensmittel muss akustisch ansatzweise hergeben, was die Werbung verspricht, betont Gerhard Krump von der Hochschule Deggendorf. Jedes Nahrungsmittel hat ein anderes Zieldesign. Das Gluckern des Bieres aus der Flasche hat eine bestimmte Gluckerfrequenz, die man hier anstreben sollte. Es darf nicht zu hell klingen, weil sonst das Bier einen schrallen Eindruck macht. Es darf nicht zu tieffrequent sein. Und so kann man durch zum Beispiel Formgebung des Flaschenhalses dieses Gluckern im richtigen Zieldesign erzeugen. Und das hat sicherlich dann auch wieder einen werbewirksamen Effekt. Hat also gar nicht so sehr viel mit der Zusammensetzung des Bieres zum Glück zu tun. Das muss letztendlich auch schmecken. Aber ich kann das Gluckern mit einer Gluckerfrequenz von 5 bis 6 Hertz zum Beispiel entsprechend versuchen zu erreichen. Je näher die Gluckerfrequenz einer periodisch schwingenden Sinuskurve kommt, desto angenehmer, weil rhythmischer empfinden wir es. Darüber hinaus zeigen Studien, frisches Bier sollte zügiger und lauter gluckern als alteingelagerter Wein. Likör, der gluckert, wirkt gemeinhin suspekt. Likör, süß und sämig, fließt samtig und weich ins Glas. Okay, also das finde ich mal gelungen, oder? Genau wie es sein soll. Ja, der Plop war sehr gut. Da braucht man schon ein zweites. Der Plop ist wohl das Aushängeschild akustischen Verpackungsdesigns. Die Flensburger Firma, die mit einem Geräusch als Markenzeichen wirbt, hat Millionen ausgegeben für den perfekten Bierflaschenbügelverschluss. Eine Interviewanfrage, warum der Plop exakt ploppt, wie er ploppt, bringt den Pressesprecher Ralf Höpfner in die Bredouille. Bei dem Thema reden in seinem Unternehmen so viele mit, die kriegen wir gesprächsterminlich von Bayern aus nie alle unter einen Hut. Und unter einen Hut müssen sie aber anscheinend, denn der Plop ist Herzschlag des Betriebs und finanziell sogar gefördert vom Land Schleswig-Holstein, weil ökonomisch innovativ. Zitat aus einer E-Mail der Presseabteilung. Hier die möglichen Felder, aus denen Expertisen abgegeben werden könnten. Erstens Technik. Hier gibt es die Beschreibung der physikalischen Phänomene des Plop, zum Beispiel Stärke des Drahtbügels, Rückprallwerte der Gummidichtung, thermische Einflüsse. Zweitens Marketing. Hier gibt es die Beschreibung der Geschichte des Plop in Abgrenzung zum Kronenkorken. Drittens Werbeagentur. Hier gibt es die markentechnischen Absichten, die mit der Gestalt des Plop verfolgt werden. Ein Hintergrundinterview zum Plop und seiner Gestalt kommt aufgrund verstrickter Abteilungszuständigkeiten trotz dreimonatigen Mailwechsels nicht zustande. Es ist wohl nicht mehr so simpel wie der einst 1805, als Johann Georg Lahner allein in Wien den Prototyp aller akustisch optimierter Lebensmittel erfindet, die Frankfurter, die heute bei uns Wiener heißen, in Österreich aber Frankfurter, weil Johann Georg Lahner eben von dort ins Nachbarland emigrierte. Im Fall der Frankfurter entsteht das Knackgeräusch, wenn der dünne Schafsdarm, in den das Brät aus Rind- und Schweinefleisch gefüllt wird, zerplatzt. Und das passiert bei jedem Abbeißen genau genommen zweimal. Einmal knackt es, wenn der Oberkiefer die Wursthaut durchbeißt, ein zweites Mal, wenn die Zähne des Unterkiefers die Haut zum Platzen bringen. Das Ideal eines tönenden Lebensmittels, ein erster Biss und man erkennt sofort, was es ist. In den meisten Fällen muss man schon erheblich mehr schrauben, bis klar ist, wer da auf was rumkaut, erzählt der Toningenieur Wilfried Hauer. Er hat in seinem Leben unzählige Hörspiele gemischt. Typische Szene, Mann und Frau und manchmal noch andere sitzen am Tisch. Man hört einfach diesen leeren Teller, wenn da eine Gabel oder ein Messer drauf rumfuhrwerkt, dann merkt man das. Genauso hört man es natürlich auch bei Kaffee einschenken. Eine warme oder heiße Flüssigkeit klingt anders als meinetwegen nur ein kaltes Wasser. Oder eine Suppe ist natürlich, wenn es nur Wasser ist, dann ist es wirklich wie aus dem Graf von Monte Cristo, Wassersuppen. Aber wenn ein bisschen was drin ist, dann klingt natürlich dieses Löffeln, Auslöffeln viel echter als nur Wassersuppen. Dabei sind Lebensmittelklänge im Hörspiel durchaus auch anders zu verwenden. Schokoladenpapier mimt schon mal den perfekt zugefrorenen See unter Einbruchgefahr. Verpackungsfolie wird zur Feuersbrunst. Kekskrümel klingen wie kleine Fische, die an scharfen Korallenriffkanten knabbern. Ein Wenn man da das Keks jetzt rausnimmt aus der Verpackung, dann kann man vielleicht auch ein bisschen ein Geräusch machen. Einfach die Augen zu und zuhören, was das vielleicht sein könnte.